Waren nun diese denkwürdigen Prophezeiungen auch hierzulande bekannt? Gewiss, gingen sie doch unbeanstandet Jahr für Jahr durch einen großen Teil der Tagespresse, wurden sie doch von Hunderttausenden von Lesern mit Begierde aufgegriffen und verschlungen, um am nächsten Tage bereits vergessen zu sein. Wem aber die Prophezeiungen der Madame de Thebes nicht genügen, der sei auf eine kleine Schrift verwiesen von Anastasius, das Geheimnis der Bosheit, Seite 14, zitiert nach Karl Heisens Entente Freimaurerei und Weltkrieg, Seite 146, worin für alle Zeiten festgelegt ist, dass sich schon im Jahre 1912 bezüglich des Attentats auf Franz Ferdinand ein gewisser Esmer öffentlich schreiben konnte. Vielleicht erklärt man sich eines Tages den Ausspruch eines hohen Freimaurers der Schweiz in Sachen des Thronfolgers: Er ist ungewöhnlich hervorragend. Schade, dass er verurteilt ist. Er wird auf dem Wege zum Throne sterben. Dasselbe berichtet die Revue Internationale de Société Secrets vom 15. September 1912. Man fragt sich nun unwillkürlich, waren diese Tatsachen dem deutschen Großlogentag bekannt? War er unterrichtet über die Ziele der großserbischen Bewegung? Wusste er etwas von den Bestrebungen der Narodna Odbrana? Hatte er Kenntnis von dem hochpolitischen Wesen der serbischen Freimaurerei? Waren ihm die Führer persönlich bekannt und war er unterrichtet über den engen Zusammenhang der Narodna Odbrana mit der serbischen Freimaurerei? Wussten denn die deutschen Großmeister überhaupt nicht, dass sich die Freimaurer der südlichen und westlichen Länder stets eines nationalen Hilfsvereins zur Deckung ihrer Anschläge bedienten? In Italien der Carbonari, in Spanien der Freidenkergesellschaft und der Anarchisten, in Portugal des Geheimbundes Formiga Bianca, die weiße Ameise, und des freien Gedankens, in der Türkei der jungtürkischen Partei, soll das alles gerade nur den Häuptern der deutschen Freimaurerei unbekannt gewesen sein? Und dies, obwohl sie doch seit dem Jahre 1909 die Beziehungen zum Grand Orient de France wieder aufgenommen hatte? Ja, noch mehr. Hat denn nicht die Hamburger Großloge selbst in Belgrad eine serbische Loge Schumadia gegründet, bei deren feierlicher Eröffnung 1910 die anwesenden Hamburger Großwürdenträger die politischen Ziele der serbischen Logen, die sich gegen Österreich-Ungarn richteten, als berechtigt anerkannt haben? Die Hamburger Großloge musste übrigens noch viel mehr wissen. Sie musste vor allem wissen, dass bereits im Jahre 1908 der damalige serbische Ministerpräsident Bruder Svetomir Nikolajevic in seiner Eigenschaft als Großmeister an sämtliche Freimaurerlogen in Europa einen Aufruf gerichtet hatte, worin er sie aufforderte, den Serben in ihrem Kampfe gegen Österreich die werktätige Unterstützung aller maurerischen Brüder zuteilwerden zu lassen. Dadurch, dass die Hamburger Großloge den Antrag auf Anerkennung des Supreme Conseil pour la Serbie stellte, hat sie sich zum Mitschuldigen jener Bestrebungen gemacht, die den Ausgangspunkt des Weltkrieges bildeten. Übrigens eine Zwischenfrage: Wer stand denn damals an der Spitze der Hamburger Großloge? Der Großkaufmann und Großmeister Urbach, Hamburg, Hopfenmarkt 13. Er ist mittlerweile in den ewigen Orient eingegangen. Konfession? Konfession Nebensache. Und noch eine Zwischenfrage: Wer stand denn damals an der Spitze der deutschen Freimaurerei? Wer war denn der geschäftsführende Vorstand des Deutschen Großlogenbundes? Wer war der Vorsitzende auf jenem denkwürdigen Großlogentag, wo der oberste freimaurerische Rat in Serbien Anerkennung, Schutz und Hilfe der deutschen Brüder finden sollte? Oh, ihr einfältigen deutschen Maurer! Ihr würdet, wenn ihr danach fragen wolltet, seinen Namen doch nie erfahren. Dieser Name ist ausgelöscht aus dem Gedächtnisse aller Freimaurer. Er wird unter dem geheimnisvollen Teppich der Loge verborgen, denn er könnte zu Mutmaßungen Anlass geben, die der Freimaurerei unendlich viel Schaden zuzufügen geeignet wären. Der geschäftsführende Vorstand des Deutschen Großlogenbundes in der weltgeschichtlichen Zeit hieß nämlich Kohn. Jawohl. Der hochehrwürdigste Großmeister des eklektischen Freimaurerbundes in Frankfurt am Main war tatsächlich ein Bruder Kohn, der freilich nur ganz kurze Zeit an der Spitze der gesamten Freimaurerschaft Deutschlands stand, weil er bald darauf in den ewigen Orient eingegangen ist. Ob hohes Alter, ob Angriffe aus dem eigenen Lager oder Gewissensbisse dieses rasche Dahinscheiden beeinflussten, lässt sich derzeit nicht nachweisen. Tatsache ist jedoch, dass man in Freimaurerkreisen diesen Namen wohl mit Absicht verbirgt und keine Totenschau in Dahlens Kalender ihm nennt. Der ermordete Thronfolger Franz Ferdinand wäre nach seiner ganzen Veranlagung zweifellos ein starker Herrscher geworden oder, um eine freimaurerische Redewendung zu gebrauchen, ein Tyrann. Stärke, Tatkraft, unbeugsame Entschlossenheit waren die hervorragendsten Eigenschaften dieses Mannes, der allerdings außerordentlich viele Feinde besaß, namentlich auch wegen seiner religiösen Gesinnung, die nicht geheuchelt war, sondern auf innerer Überzeugung beruhte. Dazu kam eine echte Freundschaft zu Kaiser Wilhelm, den er aufrichtig verehrte. Auch seine Gemahlin Sophie, geborene Gräfin Schotek, gehörte übrigens trotz ihrer tschechischen Abstammung und ihrer streng katholischen Gesinnung zu den dankbaren Bewunderern des deutschen Kaisers, der ihr ja auch die eheliche Verbindung ermöglicht und den Rang einer Herzogin verschafft hatte.